Du glaubst, ich bin stark, weil ich die Tränen verstecke. Du glaubst, ich kann alles, weil ich dich nie um was bitte. Du denkst, ich bin mutig, weil ich die Zweifel verschweig. Du sagst, dass ich schön bin, weil ich die Narben nicht zeig. Das hier vor dir steht und dich bittet, es zu lieben, so ehrlich wie es nur geht. Ich bin einfach nur ein Mädchen, das hier vor dir steht und dich bittet, es zu lieben. Und ich bittet, es zu lieben. Du glaubst mir, wenn ich dir sag, du sagst, dass ich perfekt bin, doch das ist alles nur Schein. Und ich trau mich nicht, dein Bild zu zerstören, dir zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich hab Angst, dass ich nicht gut genug bin. Ich bin einfach nur ein Mädchen, das hier vor dir steht und dich bittet, es zu lieben, so ehrlich wie es nur geht. Ich bin einfach nur ein Mädchen, das hier vor dir steht und dich bittet, es zu lieben. Und ich bittet, es zu lieben, so ehrlich wie es nur geht. Sagst, dass du mich siehst, auch wenn ich mich versteck und mit all meinen Schwächen, den Kanten und Ecken, bin ich für dich perfekt. Ich bin einfach nur ein Mädchen, das hier vor dir steht und dich bittet, es zu lieben, so ehrlich wie es nur geht. Ich bin einfach nur ein Mädchen, das hier vor dir steht und ich bitte, das zu lieben. Und ich bitte, das zu lieben, so ehrlich wie es nur geht.